Kriegen beschweren, ihr werdet weiter von uns hören, trotz eurer Lügen und Intrigen. Sturmtrupp lässt sich nicht besiegen. Sturmtrupp, 20 Jahre